Die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Rundfunk und Internet von Russland, China, Japan, Großbritannien, den USA, Indien, Australien und Bulgarien berichteten am 23. Juni umfangreich darüber, dass Genosse Kim Jong-un den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fasong 10, der die Verteidigungskraft des Südkorea demonstriert, vor Ort begutachtet hatte. In den Massenmedien von Russland, China und Indien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.